vor der Sitzung des Zentralkomitees, bei einer Sitzung des Zentralkomitees Grundsätzliches über die Partei gesagt, hat da noch einmal darauf hingewiesen, dass sich die Partei erneuern müsste, dass sie die Perestroika mitmachen müsse, ist dann auch auf den Ausstand der Arbeiter eingegangen, aber hat nicht so harsche Worte gefunden, wie eben jetzt vor dem obersten Sowjet. Die aktuelle Lage ist nach wie vor unübersichtlich. Wir haben vermutlich zwischen 120.000 und 150.000 Werkleute mittlerweile in der Sowjetunion im Streik. Der Streik hat sich, wie ja bekannt ist, auf das Donbass-Revier auch ausgeweitet. Dort soll es eine erste Einigung gegeben haben. Der stellvertretende Kohleminister hat mitgeteilt, ihm sei es gelungen, doch bei einer Zeche zumindest einen Kompromiss zu erreichen. Das heißt, die Kumpel bekommen höhere Löhne, bekommen mehrere soziale Leistungen zugesagt. Aber insgesamt hat sich die Lage keineswegs entspannt. Nach unbestätigten Berichten sollen jetzt auch Werkleute in Kasachstan, und zwar in Karaganda, in den Ausstand getreten sein. Das muss man aber erst einmal beobachten. TASS meldete, dass man den Werkleuten höhere Löhne und mehr Urlaub zugesichert habe. Wenig Erfolg scheint auch die mittlerweile 6.500 Mann starke Eingreiftruppe des Innenministeriums in der abchasischen Autonomen Republik zu haben. Die Unruhen sind keineswegs beendet. So berichtete die heutige Pravda in einer Reportage, dass auf einer Brücke des Flusses Ingevi die Ordnungskräfte von bewaffneten Raudis angegriffen wurden. Diese mehr als 100 Mann starken Banden, deren Nationalität nicht genannt wurde, hätten auch Polizeistationen überfallen, um Waffen zu erbeuten. In der Nacht wurde ein Polizist mit einem Jagdgewehr erschossen, somit hat sich die Zahl der bei den Unruhen Getöteten auf 18 erhöht. Auf dem Flughafen der abchasischen Hauptstadt Suchumi haben unbekannte Täter das Feuer auf ein Verkehrsflugzeug eröffnet, jedoch wurde niemand verletzt. Nach Darstellung des stellvertretenden sowjetischen Innenministers standen sich Tausende von bewaffneten Georgiern und Abchasiern an den Ufern eines Flusses gegenüber, nur die Truppen des Innenministeriums konnten Schlimmeres verhüten. In Suchumi selbst liegt der Straßenverkehr lahm, die meisten Industriebetriebe arbeiten nicht mehr, Zeitungen erscheinen keine, auch werden erste Versorgungsengpässe gemeldet. Tausende von Urlaubern, die nach Suchumi reisen wollen, werden wieder zurückgeschickt, ebenso die Kinder, die in die Pionierlager ans Schwarze Meer unterwegs waren. Wir haben jetzt eine Telefonverbindung zu Thomas Urban nach Warschau. Herr Urban, dort ist heute Abend von der Nationalversammlung, die aus beiden Häusern des Parlaments besteht, General Wojciech Jaruzelski zum Staatspräsidenten gewählt worden, und zwar mit der denkbar knappsten Mehrheit. Wenn er gewusst hätte, wie knapp das Ergebnis ausfallen würde, Herr Urban, hätte sich Jaruzelski diese Kandidatur vielleicht doch noch einmal überlegt. Wahrscheinlich hätte er sich sehr genau überlegt, denn knapper hätte es kaum ausfallen können. Rein rechnerisch hätte er 269,5 Stimmen benötigt. Das ist genau die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen plus eine Stimme. So sieht es die Wahlordnung vor. Und er bekam 270 Stimmen, also 0,5% mehr, als er gebraucht hätte. Jetzt hat ja Jaruzelski, wie gesagt, nur ein ganz knappes Ergebnis bekommen. Was bedeutet das für ihn? Hat er damit eigentlich noch Rückhalt? Für ihn wird die Lage sehr schwierig. Von zwei Seiten sieht er sich nun Druck ausgesetzt. Auf der einen Seite werden natürlich jetzt die Reformgegner in der Partei wieder Oberwasser haben. Diese Kräfte, die sich in den letzten Monaten zurückgehalten haben, die aber von Anfang an gegen den Reformkurs waren, das heißt gegen die Verhandlungen am runden Tisch, gegen die Wahlen und auch gegen diese Art der Präsidentenwahl. Dies ist die eine Seite. Für die andere Seite ist dann die Solidarität zuständig, denn ein Präsident, der mit 0,5% über dem Limit gewählt wird, ist für sie natürlich eher ein schwacher Präsident. Nun hat ja aber gerade Lech Wałęsa, der Vorsitzende der Solidarität, geradezu demonstrativ dem neuen Staatspräsidenten gratuliert. Das heißt ja wohl, dass die Solidarität daran interessiert ist, ihn weiter zu stützen. Dies ist der Fall, denn Wałęsa und der Führungsmannschaft der Solidarität ist es klar, dass nur Jaruzelski Stabilität im Lande garantieren kann. Diese Stabilität ist die Voraussetzung für einen Erfolg der Reformen. Ein Präsident namens Wałęsa wäre ein großer Unsicherheitsfaktor aus zwei Gründen. Zum einen außenpolitisch. Polen ist nach wie vor Mitglied des Warschauer Paktes, auch wenn das die Mehrheit der Polen nicht gerne sieht und nicht wahrhaben möchte. Und man kann sich kaum vorstellen, dass Wałęsa gemeinsam an einem Tisch sitzt mit Herren wie Honecker, Ceausescu oder Schiwkow. Dies ist die eine Seite. Die andere Seite ist innenpolitisch. denn noch beherrscht die polnische Vereinigte Arbeiterpartei den gesamten Staatsapparat, den Sicherheitsapparat, auch einen großen Teil der Massenmedien. Ein Präsident aus der Opposition müsste sehr, sehr viele Widerstände überwinden und dazu hat er eigentlich gar nicht die politischen Mittel. Welche Funktionen hat denn eigentlich dieser neue Staatspräsident? Jaruzelski war ja bisher schon Staatsoberhaupt. Was unterscheidet beide Funktionen voneinander? Jaruzelski war bisher Vorsitzender des Staatsrats. Das heißt also eines Gremiums. Innerhalb dieses Gremiums mussten Mehrheiten erzielt werden. Dieses Gremium konnte formal das Parlament auflösen und ernennen. Das neue Amt des Staatspräsidenten hat hingegen viel, viel weitere Vollmachten. Der Staatspräsident ist zum einen Oberbefehlshaber des Militärs, aber auch der oberste Chef des Sicherheitsapparats. Er entlässt und ernennt die Regierung und dazu reichen relativ einfache Vorschriften, einfache Bedingungen müssen erfüllt werden. Zum Beispiel reicht es dem Präsidenten als Begründung für die Entlassung der Regierung, wenn das Volk unzufrieden ist, wie immer das auch definiert werden soll. Beispielsweise darauf hat Professor Geremek, der Fraktionschef der Solidarität, hingewiesen, würde es dem Präsidenten ausreichen, ein Kabinett der Solidarität zu entlassen, wenn nur an zwei oder drei Punkten im Lande gestreikt wird. Aus diesem Grunde möchte die Solidarität, zumindest Professor Geremek als ihr Fraktionsvorsitzender, nicht in die Regierung gehen. Zu den innenpolitischen Schwierigkeiten des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow heißt es in der Frankfurter Neuen Presse, dass sogar die Weltmacht Amerika seine Probleme nicht lösen könnte. Wir lesen, Perestroika, die vielgepriesene wirtschaftliche Umgestaltung, beflügelt zwar westliche Leitartikler und politische Berufsoptimisten, in der Sowjetunion bewegt sie aber so gut wie nichts. Perestroika kommt nicht von der Stelle, weil Gorbatschow und die Reformer es nicht fertigbringen, den hinhaltenden Widerstand der Parteibürokratie zu brechen. Ähnlich urteilt die Tageszeitung Die Welt, wenn sie schreibt, manche im Westen, die jetzt die Nachrichten aus der Sowjetunion mit Erschrecken registrieren, sind wohl von der falschen Annahme ausgegangen, Gorbatschows Schicksal hänge von seiner Resonanz im Westen ab. Zu früh und zu oft ist dabei von der Unumkehrbarkeit des von ihm eingeleiteten politischen Kurses die Rede gewesen. Während in den sibirischen Kohlerevieren die Arbeit morgen wieder aufgenommen werden soll, wollen jetzt die Bergarbeiter im Petschura-Becken und im Djeper-Becken streiken. Die Meldungen im Einzelnen. Der Evangelische Kirchenbund in der DDR hat eine umfangreiche Studie zu Fragen von Energie und Umwelt vorgelegt und darin einen grundlegenden Wandel der Energie- und Umweltpolitik in der DDR sowie die Veröffentlichung sämtlicher damit zusammenhängender Daten gefordert. Im Mittelpunkt stehen dabei der Ausstieg aus der Kernenergie, die Modernisierung der überalteten Braunkohlekraftwerke, drastische Energiesparmaßnahmen und Investitionen für den Umweltschutz statt für die Rüstung. Der Bergarbeiterstreik in der UdSSR hat nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur TASS drei weitere Steinkohlereviere erfasst. Auch im Petschura-Becken im Norden, in Rostow am Don sowie im südlich gelegenen Djeper-Becken gäbe es jetzt Arbeitsniederlegungen. Hingegen wollen die 150.000 streikenden Bergleute im sibirischen Kuznetsk-Becken die Arbeit morgen wieder aufnehmen, nachdem ihnen die Erfüllung ihrer Forderungen zugesagt wurden. Dies teilte der stellvertretende Leiter des Streikkomitees mit. Über die Situation im ukrainischen Donezbecken brachten die Moskauer Medien heute keine Berichte. In der Region werden 70 der 120 Minen bestreikt. Die Nationalitätenunruhen in Georgien dagegen gehen unvermindert weiter. Zur Lage ein Bericht von Klaus Belde aus Moskau. Die Lage im westsibirischen Kohlerevier hat sich seit der vergangenen Nacht weitgehend normalisiert. Das gilt für 9 von insgesamt 11 Bergbauzentren, meldet die Nachrichtenagentur TASS. In vielen Gruben werde wieder Kohle gefördert oder die Vorbereitungen für den Abbau seien angelaufen. In den Städten Prokopjewsk und Kiselyevsk seien allerdings noch nicht alle Bergleute an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Die Kumpel forderten dort zusätzlich, dass schwere Probleme im Bereich städtischer Dienstleistungen und medizinischer Versorgung gelöst würden. Prokopjewsk, Sitz des überregionalen Streikkomitees, gilt als der am stärksten vernachlässigte Ort mit den drängendsten Umweltproblemen im Kuzbass-Revier. Die aus Moskau entsandte Delegation mit Vertretern von Partei, Regierung und Gewerkschaften setzt unterdessen ihre Arbeit fort. Der Text einer Übereinkunft zwischen Kommission und Streikleitung über die Erfüllung der von den Bergleuten gestellten Forderungen war gestern in allen Städten des Kuzbass verbreitet worden. Ausgeweitet hat sich der Streik dagegen im ukrainischen Donbass-Revier. Nach letzten Meldungen vom Vortag ruht dort die Arbeit in 70 Gruben. Das ist mehr als die Hälfte aller Bergbaubetriebe in der Region. Ein Schreiben mit 15 Forderungen, die in die Kompetenz der Zentrale fallen, hat ein Abgeordneter aus dem Gebiet nach Moskau gebracht. Die übrigen Forderungen seien von den örtlichen Behörden sofort erfüllt worden, meldet die Pravda. Demnach haben die Kumpel mit ihrem Ausstand erreicht, dass ihre Gruben fortan mit Ersatzteilen und Ausrüstungen entsprechend der Normen beliefert werden. Andere Verbesserungen beziehen sich auf mehr Urlaub und bessere Bezahlung für Arbeiter unter Tage. Eine Gruppe von Kolchosbauern hat die streikenden Bergleute unterdessen aufgefordert, die Arbeit wieder aufzunehmen. In dem von der Parteizeitung Pravda veröffentlichten Telegramm heißt es, die Lebensumstände der Bauern seien noch weit schwieriger als die der Arbeiter. Und wörtlich, wir auf dem Land fangen erst an, von Wasserleitungen zu sprechen, von guten Straßen und von Gasanschlüssen. Dennoch denke niemand daran, es den Bergleuten nachzutun. Meint ihr, werden die Streikenden gefragt, wir sollten Getreide vernichten, Vieh abschlachten und künstlich die Hungersnot der Jahre 1933 und 1947 herbeiführen? Bei aller propagandistischen Attitüde zeigt das Telegramm doch ein reales Problem. Die ungelöste soziale Frage auf dem Land wiegt noch viel schwerer als die in den Städten. Weiterhin angespannt ist die Situation in der von nationalen Unruhen heimgesuchten Kaukasusrepublik Abchasien. Die Behörden Abchasiens haben laut TASS mitgeteilt, dass Urlauber und ausländische Touristen die Region bis auf Weiteres nicht besuchen dürften. Bewaffnete Zusammenstöße zwischen Abchasen und Georgiern werden noch immer aus der Umgebung der Stadt Suchumi und verschiedenen anderen Orten gemeldet. Dazu neue Überfälle auf Polizeiwachen mit dem Ziel, Waffen zu erbeuten. In Suchumi am Schwarzen Meer ruht in den meisten Betrieben die Arbeit. Gütertransporte innerhalb der Stadt werden von bewaffneter Miliz eskortiert. Die Arbeiter des Lokomotivendepots in Suchumi sind erneut in den Streik getreten. Züge auf der wichtigen Nord-Süd-Strecke, die durch Abchasien verläuft, müssen von Eisenbahnern aus anderen Gebieten bemannt werden. Sondermaschinen haben in den letzten 24 Stunden rund 1500 Menschen vom Flugplatz Suchumi ausgeflogen. Nach offiziellen Angaben wurden bei dem jüngsten Konflikt mindestens 18 Menschen getötet und mehrere hundert verletzt. Da ja das Schutzbedürfnis dieser Offiziere, wenn einer der ihren an der Spitze des Staates steht. Soweit die Basler Zeitung. Nun nach Moskau. Mit der gestrigen Rede des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow vor dem obersten Sowjet, in der er ein hartes Durchgreifen des Staates für den Fall andeutete, dass sich die Streikbewegung ausweiten sollte, befasst sich die in Straßburg erscheinende Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Zitat: Michail Gorbatschow packt den Stier bei den Hörnern, schlägt Alarm und bringt mit Geschick Zuckerbrot und Peitsche zum Einsatz. Erst Überredung, dann Unterdrückung. Erst Verständnis, dann Zwang. Gorbatschow scheint in die größte Falle der Perestroika getappt zu sein. Für die Verwirklichung seiner Ambitionen hat er nicht die erforderlichen Mittel. Er verfügt nicht über alle Schlüssel für seine Reformen. Er kann nicht gleichzeitig den Aufschwung der Wirtschaft und den sozialen Frieden garantieren. Es steht nicht in seiner Macht, das kommunistische System zu liberalisieren und alle Folgen einer solchen Reform zu tragen. Bemerken Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Der britische Guardian schreibt, Gorbatschows gestrige Warnung vor dem obersten Sowjet, dass die Situation außer Kontrolle geraten könne, war direkt an die Bergleute in Sibirien und in der Ukraine gerichtet. Er scheint offensichtlich hin und her gerissen zu sein von der unmöglichen Dialektik der, wie er es nannte, schwierigen und schmerzhaften Phase des Übergangs. Von den Bergarbeitern forderte er ein hohes Maß an Verantwortung. Trotzdem hat er ihre Botschaft akzeptiert, wonach sie mit den konservativen dogmatischen Kräften nicht mehr einverstanden sind. Dies könnte neue Munition für Gorbatschows eigene Auseinandersetzung mit dem Bürokratieapparat sein. Nach dem Londoner Guardian jetzt die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet. Der Konflikt kann sich leicht von Region zu Region ausbreiten, mit unüberschaubaren Konsequenzen für Gorbatschow, die Perestroika und das gesamte sowjetische System. Wirtschaftliche Unzufriedenheit ruft oft auch Forderungen nach politischen Veränderungen hervor und die Grubenarbeiter in der Sowjetunion machen da keine Ausnahme. Gorbatschow und seine Reformfreunde kennen die Probleme. Doch sie brauchen Zeit, bis die wirtschaftliche Reformpolitik positive Ergebnisse aufweisen kann. Aber kann sich Gorbatschow eine ausreichend lange Atempause verschaffen, wenn die Geduld des Volkes zu Ende zu sein scheint? Fragt Svenska Dagbladet aus Stockholm. Die italienische Zeitung Corriere della Sera bewertet die Situation so. Sagt Gorbatschow Nein zu den Arbeitern oder versucht er, ihre Aktion mit Gewalt zu unterbinden, dann verleugnet er sich selbst und kehrt zurück zu den Zeiten Stalins und Brezhnevs. Akzeptiert er aber alle Forderungen der Bergarbeiter, die ohnehin schon ein doppelt so hohes Gehalt wie der sowjetische Durchschnittsbürger erhalten, riskiert er, die Büchse der Pandora der Forderungen zu öffnen. Millionen, vielleicht zig Millionen von anderen unzufriedenen Kollegen wären versucht, ebenso zu handeln. Dies könnte in einem Generalstreik enden, der alle latenten Spannungen in der Partei und im ganzen Land mit einem Mal aufdecken würde. Mutmaß der Corriere della Sera aus Mailand. Der französische Figaro stellt fest, wie kann Gorbatschow so kurze Zeit nach seinen triumphalen Reisen in den Westen in eine derartige Klemme geraten? Glaubt er wirklich, dass der Mensch, wenn er von dem Knebel befreit ist, der ihn zum Schweigen bringen sollte, in seinen ersten Worten Dankbarkeit äußert? Er wird seine wiedergewonnene Stimme nur dazu benutzen, um seinen Zorn auszudrücken und Zusicherungen zu fordern, dass ihm ein solches Missgeschick nicht noch einmal passiert. Wie wünschenswert wäre es doch im Interesse des Weltfriedens, dass Gorbatschows Talent ausreicht, um sein Vorhaben erfolgreich abzuschließen, meint Le Figaro aus Paris. Berlins Getiedende aus Kopenhagen resümiert, die Unruhe auf dem sowjetischen Arbeitsmarkt ist auch ein Gradmesser dafür, wie es um die Reformpläne Gorbatschows bestellt ist. Man kann noch so viel über Offenheit, Reformen und ökonomischen Wiederaufbau sprechen, das alles nützt nichts, wenn in den Geschäften keine Lebensmittel erhältlich sind und wenn die Menschen keinerlei Möglichkeit haben, sich ihre täglichen Bedarfsgüter in einem ausreichenden Maß zu beschaffen. Irgendetwas stimmt nicht. Die sowjetische Krise hat sowohl soziale als auch nationale Ursachen, analysiert Berlins Getiedende. Die Ansicht der französischen Zeitung Le Quotidien de Paris ist so. Die Schwierigkeiten der Sowjetunion sind nicht neu. Sie als Strukturprobleme zu bezeichnen, ist schon banal, denn der sowjetische Riese ist praktisch unfähig, regelmäßig und zu konkurrenzfähigen Preisen etwas anderes als Rohstoffe zu exportieren. Daher Michail Gorbatschows Vorstoß, in alle Richtungen Investitionen in sein Land zu holen. Investitionen, von denen er sich sowohl neue Geldmittel als auch den Transfer von hochentwickelten Technologien erhofft. Soweit Le Quotidien de Paris. Der römische Il Messaggero betont, mit den wirtschaftlichen und sozialen Forderungen sowie den nationalistischen Bestrebungen ist in der Sowjetunion ein explosives Gemisch entstanden. Wenn eine Diktatur sich liberalisieren will, muss sie die Dämme des Sicherheitsdenkens und der Vorsicht zerstören. Es ist schwierig, den Wandel einer Gesellschaft unter Kontrolle zu behalten, wenn die Instrumente fehlen, um eine Evolution oder Revolution zu steuern. In der UdSSR ist man aber jetzt trotz aller Appelle Gorbatschows genau an diesem Punkt angelangt. Aus Moskau kommt die Meldung, dass nach 10-tägigen Streiks heute früh wieder in allen Bergwerken und Betrieben in der sibirischen Kuspas-Region die Arbeit wieder aufgenommen worden sei. Unterschiedliche Meldungen gibt es aus anderen Regionen über die aktuelle Situation an der, wie wir sagen, Streikfront und den heute veröffentlichten zweiten Teil der Rede Gorbatschows jetzt aus dem ARD-Studio in Moskau, Hermann Krause. In mehreren Reportagen berichtet die heutige Pravda über die Situation in den Streikgebieten. Dabei stellt sich heraus, dass sich die Forderungen der Bergleute in den grundlegenden Punkten decken. So wird überall das Recht auf selbstständige Rechnungsführung, auf Bestimmung der Kohleverkaufspreise und der Fördermengen verlangt. Die Pravda unterstreicht weiterhin, dass jenes Übereinkommen, das im Kuspas-Becken zwischen der Kommission des Politbüros und dem regionalen Streikkomitee gefasst wurde, auf die gesamte Steinkohlebergbaubranche zutreffe. In einer Reihe von Fällen ist die Kommission sogar weitergegangen, heißt es, und hat beispielsweise den Auftrag erteilt, das Kuspas-Becken auf regionale Rechnungsführung insgesamt umzustellen. Wie Tasso eben berichtet, haben deshalb alle Bergleute in diesem Bereich die Arbeit wieder aufgenommen. Das Leben habe sich zum Beispiel in der Stadt Kemerov im Kuspas wieder normalisiert. Die Gruben arbeiten wieder, heißt es, die durch den Streik entstandenen Verluste seien aber gewaltig. Hingegen scheint zur Stunde im Donbass ein Ende des Ausstandes nicht erkennbar. Zwar wird in einigen Städten, wie in Pawlograd, wieder gearbeitet, insgesamt aber sind laut Pravda noch 88 von 121 Gruben im Streik. Dass sich die Streiks auch gestern ausweiteten, hängt mit den jeweils unterschiedlichen lokalen Verhältnissen zusammen. So beklagen die Bergleute im Gebiet in Dnjepropetrowsk, dass die Versorgung mit Trinkwasser katastrophal sei, während im hohen Norden des europäischen Teils der Sowjetunion, im Komi-Gebiet, die Kumpeln fordern, sich speziell ihren Problemen anzunehmen. Wenig Ansätze zur Lösung des Bergarbeiterstreiks bietet auch der letzte Teil jener Rede, die Michail Gorbatschow vor den ersten Sekretären des ZK am 18. Juli hielt. In der Pravda wird heute diese Ansprache veröffentlicht. Darin übt Gorbatschow wiederum heftige Schelte an dem bisherigen Verhalten der Partei. Abgedruckt werden allerdings auch die Redebeiträge von Kritikern des Generalsekretärs. Der Parteichef von Sverdlovsk, Lev Bobokin, bemängelt, dass sich die wirtschaftliche Situation in eine Richtung entwickle, wie man sie nicht erwartet habe. Der gesamte Einfluss des Parteiapparates sei zu schwach geworden, die ideologische Arbeit müsse wieder belebt werden. Die Massenmedien, so Bobokin, tragen nicht zur Konsolidierung bei, sondern zur Entstellung der Perestroika. Es gebe keine feste ideologische Linie mehr, in letzter Zeit sei auch die Rolle des Sekretariats des ZK geschwächt worden. Deshalb forderte er einen zweiten Sekretär des ZK, also einen Stellvertreter des Generalsekretärs. Mit dieser Kritik an der Politik Gorbatschows haben sich zum ersten Mal seit Beginn des Bergarbeiterstreikes und der nationalen Unruhen die Konservativen wiederum zu Wort gemeldet. Auf derselben Sitzung des ZK äußerte sich auch der als Wortführer der Konservativen geltende Jegor Ligatschow. Das Vertrauen in die Partei sinke, sagte er, die Partei aber sei die einzige Kraft, die den Zusammenhalt der Sowjetischen Föderation garantiere. In einigen Regionen im Lande seien mittlerweile Situationen entstanden, wo die Menschen Angst um ihre Sicherheit hätten, um das Leben ihrer Kinder und um die Zukunft des Landes. Dann stellt er die Frage, was ist das für ein sozialistischer Staat, der seinen Bürgern keine persönliche Sicherheit und ein ruhiges Leben sichern kann? Wohin bewegen wir uns? Die Partei sei immer noch die Partei der Arbeiter. Eine Schwächung der Partei würde eine Schwächung der Arbeiterklasse bedeuten. Die Lebensmittelproduktion in der UdSSR ist nach den Worten von Ministerpräsident Rischkow in den ersten 6 Monaten dieses Jahres um weniger als 3% gestiegen. Rischkow erklärte in einem heute erschienenen Interview der Zeitschrift Woche, das reiche noch nicht aus, weil man erst bei einer um 5% höheren Bereitstellung von Nahrungsmitteln eine Verbesserung der Versorgung spüren könne. Rischkow sagte, die Agrarproduktion sei ganz besonders wichtig, weil ohne Änderungen auf diesem Gebiet die Spannungen in der Sowjetunion nicht nachlassen könnten. Erst vor wenigen Tagen hatte Staats- und Parteichef Gorbatschow vor den ersten Sekretären der 15 Unionsrepubliken angekündigt, dass die UdSSR Güter des Grundbedarfs im Wert von umgerechnet rund 30 Milliarden Mark importieren wolle. Moskau. Nach 10-tägigen Streiks wird in allen Bergwerken und Betrieben in der sibirischen Kusbass-Region wieder gearbeitet. Wie die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, dürfte es aber noch einige Zeit dauern, bis die wirtschaftlichen Schäden wettgemacht sind. Auch in der ukrainischen Donetsk-Region soll die Kohleförderung wieder angelaufen sein. Radio Moskau berichtete, dort hätten die Bergleute alle streikenden Kollegen zur Beendigung des Ausstands aufgerufen. Gestern hatte Kohleindustrieminister Schtschadow zugesichert, die von einer Regierungskommission in Westsibirien getroffenen Vereinbarungen hätten Gültigkeit für alle Kohlereviere der UdSSR. Ungeachtet dessen sollen die Streiks vereinzelt weitergehen. Stockholm. Nach Angaben des sowjetischen Chefunterhändlers bei den internationalen Abrüstungsverhandlungen Karpov ist es prinzipiell möglich, Atomwaffen, die auf Schiffen stationiert sind, aus großer Entfernung zu erkennen. In einem Beitrag für die schwedische Zeitung Dagens Nyheter erklärt Karpov, diese technische Möglichkeit habe sich aus einem kürzlich von Wissenschaftlern der USA und der Sowjetunion gemeinsam im Schwarzen Meer vorgenommenen Experiment ergeben. Allerdings müssten die Apparate, die eine solche Entdeckung in der Praxis möglich machten, erst noch entwickelt werden. Karpov betonte, man sei aber einen Schritt weiter gekommen, das Problem der Überprüfung von Abrüstungsmaßnahmen auf See zu lösen. Die UdSSR strebt Verhandlungen auch über eine Verringerung der Marinekampfkraft an, was von den Vereinigten Staaten bisher noch abgelehnt wird. Das französische Blatt Le Figaro führt dazu aus, Gorbatschow macht das, was er rückblickend Leonid Brezhnev vorgeworfen hat. Statt sein Kapital für den Aufbau einer leistungsfähigen Wirtschaft zu behalten, vergeudet er es mit kurzsichtigen Bemühungen. Wie seine Vorgänger will er den Frieden mit den Konsumenten erkaufen. Gleichzeitig Staatschef und Chef der Opposition spielt Gorbatschow die Streikenden gegen die Partei aus. Den Arbeitern verschafft er einen Anflug von Befriedigung, während er sich auf sie stützt, um Punkte gegen den Apparat zu sammeln. Doch die Ausweitung des Streiks illustriert das Dilemma Gorbatschows. Er ist zur Flucht nach vorne verurteilt, erklärt Le Figaro aus Paris. Im Corriere della Sera, er erscheint in Mailand, ist zu lesen: Zum Teil war die Ausweitung des Protests vorauszusehen. Nachdem deutlich wurde, dass die Bergleute ihren Kampf gewonnen hatten, wollten die anderen sowjetischen Kumpel den Zug nicht verpassen. Gorbatschow hat zwar versprochen, neue Arbeitsverträge für alle Bergleute in der Sowjetunion abzuschließen, aber im sowjetischen Wirtschaftssystem garantiert dies keineswegs eine Gleichheit der Behandlung. Die Lebensqualität und Bedingungen in den verschiedenen Gebieten sind sehr unterschiedlich. Und jedes Bergbaurevier, so schließt der Kommentator des Corriere della Sera, hat seine eigene Liste der Forderungen. Abschließend zu diesem Thema ein Blick in die Turiner Zeitung La Stampa. Die Entwicklung ist widersprüchlich und schwer zu bewerten. Zum einen sind die Bergleute sehr verschieden von den anderen Arbeitern. Und auch wenn die Lösung im Kuznetsker Kohlebecken für die Krise ein Zeichen in Richtung Verhandlungslösungen bedeutet, bestätigt doch das Ausmaß der Aktionen die Ängste jener in Moskau, die in dem Sieg der Bergleute den Anfang eines Protestes sahen, der noch stärker und noch umfassender werden könnte. Im Einzelnen. Staats- und Parteichef Gorbatschow strebt offenbar personelle Veränderungen in der KPdSU bis hinauf ins Politbüro an. In einer heute vom Zentralorgan Pravda abgedruckten Rede, die Gorbatschow bereits am Dienstag vor Parteifunktionären gehalten hatte, verlangte er eine Erneuerung der Partei. Wörtlich formulierte er, die Parteiränge brauchen Zufluss frischen Bluts. Diese Auffrischung, so Gorbatschow, sei in allen Bereichen notwendig, in den Betrieben, in den Distrikten, den Städten, den Republiken, im Zentralkomitee und im Politbüro. Auf einer ZK-Sitzung wurde allerdings auch heftige Kritik an Gorbatschow und dessen Politik der Offenheit geübt. Dies geht aus einem ebenfalls erst heute veröffentlichten Protokoll hervor. Danach verlangte der Parteichef von Sverdlovsk, Bobikin, sogar die Bestellung eines zweiten Sekretärs an der Spitze der Partei. Bislang gibt es keinen offiziellen Stellvertreter für Parteichef Gorbatschow. Auf Kritik bei den ZK-Mitgliedern stieß auch die von Streiks und Nationalitätenkonflikten bestimmte Lage in der Sowjetunion. Mehrere Funktionäre forderten als Konsequenz eine Einschränkung der Pressefreiheit. Auch das Politbüromitglied Ligatschow plädierte für eine Kontrolle der Partei über die Medien, die in den vergangenen Tagen relativ offen über die Nationalitätenkonflikte und Bergarbeiterstreiks berichtet hatten. Nach zehntägigem Streik wurde heute wieder in allen Bergwerken und Betrieben in der westsibirischen Kusbass-Region gearbeitet. Die amtliche Moskauer Nachrichtenagentur TASS meldete, es werde aber noch lange Zeit dauern, bis die Schäden dieses schwersten Arbeitskampfes seit den Gründungsjahren der Sowjetunion behoben seien. Aus dem ukrainischen Donezk-Becken liegen dagegen unterschiedliche Meldungen vor. In einigen Berichten ist von einem Abbröckeln der Streikfront die Rede. In den Kohlerevieren von Dniepropetrovsk, Rostow am Don, Vorkuta im Norden der UdSSR und Karaganda in Kasachstan soll der Arbeitskampf weitergehen.